Morgen erwacht gleich alle Morgen, Amselgezwitscher wie einst der Schelm. Lobet das Singen, lobet den Morgen, lobt ihre Schöpfung auf dieser Welt. Labender Regen, sonnengleich vom Himmel, wie netzend Frühtau auf erstem Grün. Lobet die Anmut, ein feuchter Garten, werdet vollkommen, fangt sein Fuß hin. Mein ist die Sonne, mein ist der Morgen, geboren im Lichte, das Eden barg. Lobet mit Freude, lobt jeden Morgen, wie Gott erwecket den neuen Tag. Morgen erwachet gleich alle Morgen, Amselgezwitscher wie einst der Schelm. Lobet das Singen, lobet den Morgen, lobt ihre Schöpfung auf dieser Welt.